Benjamin. Ich hab nichts anzuziehen, mein letztes Kleid ist hin, ich bin so arm. Benjamin, im roten Köpfe schien, kann ich doch nirgends hin, das Gott erbarm. Benjamin, ich brauche Seidenhemden, Benjamin, sonst sind enttäuscht die Fremden. Benjamin, hab ich nichts anzuziehen, nehm ich mein Negligé und geh.